Man macht sich also lustig über den Hausmeister im Weißen Haus. Herr Obama, erhöhen Sie uns die Steuern, la la la la. Rufen die Reichen, wie früher die Kinder, wenn jemand durchs Dorf ging, der einen Buckel hatte. Noch immer da, im Niemandsland. FM 91.4. 20 years of freedom on the airwaves. Your local radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us. Listen to us. Podcast on the internet. www.contrabanda.org. Hier beginnt Niemandsland. Wir möchten mit der Musik beginnen, mit der wir das letzte Programm auch beendet haben. Hinterm letzten Haus geht die rote Sonne schlafen. Und in ernste Schlussoktaven klingt des Tages Jubel aus. Lose Lichter haschen spät noch sich auf den Dächerkanten. Wenn die Nacht schon Diamanten in die blauen Fernen sät. Es ist Samstag, der 1. Oktober 2011. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemandsland. Für alle diejenigen, die jetzt Samstag auf ihrem Kalender stehen haben, sage ich guten Morgen. Allen, die Donnerstagnacht oder Freitag haben, sage ich einen schönen guten Tag bzw. eine wunderschöne gute Nacht. Niemandsland. Heute wieder eine Menge auf unserem Programm, eine Menge an Themen, an Musik, die ich frisch mitgebracht habe und natürlich an Hintergründen, Informationen und Nachrichten. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Kaufen und Verkaufen, die von den Politikern am ernstesten genommene Handlung zu sein scheint. Die Märkte, verkaufen, verkaufen, kaufen, kaufen. Wer nicht kauft, der ist out. Wer nicht verkauft, der stirbt. Und dazu eine kleine Hörreportage, übernommen von der ARD, zum Thema Kaufen und Verkaufen. Sonderangebot! Sonderangebot! Ausverkauft! Sonderangebot! Alles raus! Shoppen gehen. Wunderbar. Eines der schönsten Hobbys der Welt finden viele. Auch Maike Schnitzler. Da geht immer ein schönes Gefühl, wieder was Neues im Schrank zu haben. Man fühlt sich gut. Einkaufen macht glücklich, sagt uns die Werbung. Vor allem, wenn es billig ist. Und die Verkäufer brauchen uns Kunden mehr denn je. Ihre Umsätze sinken. Die Chefs sind unzufrieden. Sie sollen den Kunden mehr Geld aus der Tasche ziehen und schaffen es nicht. So steigt der Verkaufsdruck immer weiter. Entweder kann man das verkraften oder man kann natürlich auch daran dann krank werden, das auf jeden Fall. Kennen Sie das auch? Dass man dem Druck nicht so, das kenne ich ja, dass man dem Druck nicht gewachsen ist, weil das ist schon ein immenser Druck. Welche Folgen hat dieser Druck? Wir begleiten Maike Schnitzler auf Einkaufstour, beim Autokauf, beim Teleshopping und schauen sogar in ihr Gehirn. Werden wir beim Shoppen manipuliert? Tricksen uns die Verkäufer aus? Haben sie am Ende gar keine andere Wahl, als uns Kunden über den Tisch zu ziehen? Ja, scheinheilig eigentlich gestellt, die Frage. Klar, werden wir überall und immer und ständig über den Tisch gezogen. Es sei denn, wir passen auf, wir sind vorsichtig, wir sind informiert und wir sind aufgeklärt. Wir kennen die Preise, wir kennen die Märkte. Das folgende Lied hat mit privaten Problemen zu tun, in einer gewissen Weise. Ich muss euch da vorher ein Wort erklären. Und zwar habe ich das gefunden bei Oskar Maria Graf, als ich da wieder mal blätterte. Es ist ein altes bayerisches Wort, so alt, dass selbst ich als alter Bayer es nicht kannte. Und das Wort heißt der Wehdamm. Was ist der Wehdamm? Der Wehdamm, das ist Schmerz, ein bisschen eine Krankheit, auch Selbstmitleid, auch ein seelischer Schmerz. Ich würde sagen, es ist so eine Urform des bayerischen Blues. Der Blues kommt ja aus Bayern, das wisst ihr ja. Ja, so viele Jahre unter Stoiber, da kriegt man den Blues. Und dann kam auch noch meine Mutter am Tag drauf und sagte auch noch zu mir, du Bub, die sagt immer Bub zu mir, mir geht's heute nicht gut, ich glaube, mich hat der Wehdamm. Und dann haben wir gedacht, das ist ein Zeichen des Himmels und daraufhin setzten sich der Wehdamm und ich zusammen und wir schrieben dann das folgende Lied. Zwei Kinder spielen verloren, blinde Kuh. Ein dicker Hund begattet meinen Fuß. Zwei Elstern schauen mir schräg beim Zuschauen zu und bringen von der Liebsten keinen Gruß. Ich bin beleidigt, denn mich hat die Welt ganz schön enttäuscht in diesen Tagen. Du bist nicht da, das Thermometer fällt und ich bin vollgepackt mit ungelösten Fragen. Mir geht's nicht gut, ich glaube, das sieht man mir an. Bei jeder Schönen frage ich mich, bist du's? Wie gern man sich doch manchmal täuschen kann. Mich hat der Wehdamm und ich hab den Blues. Mir geht's nicht gut, ich glaub, man sieht's mir an. Bei jeder Schönen frag ich mich, bist du's? Wie gern man sich doch manchmal täuschen kann. Mich hat der Wehdamm und ich hab den Blues. Manchmal täuschen kann. Mich hat der Wehdamm und ich hab den Blues. Es heißt, spazieren gehen hebt enorm die Stimmung. Da sei man mit Natur und sich vereint. Allein mir fehlt die richtige Gesinnung und auch das Outfit, wie mir scheint. Ob Jogging oder Powerwalking-Hosen, ach, schon am Schuhwerk scheitert das Projekt. Man lächelt über mich, den Markenlosen. Du weißt es ja, ich bin so unperfekt. Mir geht's beschissen. Ganz Gescheite sagen, probieren Sie es doch mit einem Buch von Proust. Verlorene Zeit, ich will mich jetzt beklagen. So blau wie heute hat's mich nie geblust. Mir geht's beschissen. Ganz Gescheite sagen, probieren Sie es doch mit einem Buch von Proust. Verlorene Zeit, ich will mich jetzt beklagen. So blau wie heute hat's mich nie geblust, mich nie geblust, mich nie geblust. glaube, heute hat's mich nie geblust. Die blinde Kuh hat, wie man hört, betrogen. Die Elstern gehen mit irgendwem bei Fuß. Der dicke Hund ist auch davon geflogen. Vielleicht bringt er der Liebsten einen Gruß. Ich fliege ihm nach. Der Park wird jetzt geschlossen. Die Jogger brauchen neue Batterien. Der dicke Hund wird auch bald abgeschossen. Und ich werde nach Lummerland entfliehen. Mir geht's so weit, mach dir nur keine Sorgen. Ich trag jetzt überm Anzug gern Dessous. Auch ein Verdienstkreuz konnte ich mir borgen. Von meinem Freund, dem Wedam, das ist Blues. Mir geht's so weit, mach dir nur keine Sorgen. Ich trag jetzt überm Anzug gern Dessous. Auch ein Verdienstkreuz konnte ich mir borgen. Vor meinem Freund im Weder. Das ist Blues, das ist Blues, das ist Blues. Dem Wedam, das ist Blues, von meinem Freund dem Wedam, das ist Blues, von meinem Freund dem Wedam, das ist Blues. Vielen Dank, nichts ist doch verräterischer als Herr Konstantin Wecker mit dem bayerischen Blues, der Wedam, wie seine Mutter sagte. Fukushima kommt ins Theater. Die Schriftstellerin Elfriede Jelinek hat für ihr neuestes Theaterstück wieder einmal eine Katastrophe gewählt, die die Menschen ohnmächtig zurücklässt. Das tödliche Unglück von Fukushima. Das gespenstische Werk wurde jetzt in Köln uraufgeführt. Kein Licht. Versprechen eingelöst. In den ersten 10 Minuten sitzen die Zuschauer tatsächlich im Dunkeln. Es ist die bedrückende Dunkelheit, die alle sofort mitreißt. Geräusche und Textsplitter transportieren Angst zuverlässig. Ist da jemand? Irgendwas? Die Opfer von Fukushima hören nicht mehr, nicht mal ihre eigenen Töne. Es sind nur die fremden Geräusche. Jede Orientierung fehlt. Und sie erfahren nichts über die tödliche Gefahr des Gaus, sind alleingelassen. In ihren hochaktuellen Texten stellt Elfriede Jelinek die brennende Frage nach der Verantwortung für die Katastrophe von Fukushima. Das faszinierte die Regisseurin einerseits. Auf der anderen Seite mutet es ja irgendwo auch obszön an, dass wir auf dem Theater eine Katastrophe verhandeln, die nicht nur ganz frisch ist, sondern eigentlich noch voll im Gange. Und das ist aber letztendlich auch Thema in ihrem Stück. Also sie geht auch, also unter anderem natürlich, mit dieser Obszönität und auch mit dem Unvermögen der Reaktion auf so eine Katastrophe, damit geht sie um. In Köln feiert Karin Bayer große Erfolge mit Jelineks Untergangsszenarien. Ihre Dramaturgin Rita Thiele hat die Verbindung zu der scheuen Autorin. In enger Zusammenarbeit übersetzen sie die makabre Handlung in eine Art vielstimmige Anklage mit gespenstischen, komödiantischen Elementen. Wir haben bekommen, was wir gebraucht haben. Geleistet, das ist nicht zum Sagen. Verzweifelter Aktionismus verdrängt die Frage nach der Schuld. Ein scharfes politisches Statement. Die Schauspieler irrlichtern über die Bühne, eine aggressive Parodie auf die Technik-Hybris. Ich finde, Komik hat eine Aggressivität, ja. Also es gibt eine clowneske Aggressivität, das ja. Aber es ist natürlich auch immer ein Abgesang und es ist auch da ist natürlich immer eine Trauer darunter zu spüren oder eine Enttäuschung. Diese Bilder zielen auf die Ignoranz der Verantwortlichen in Japan, die auch heute noch alles totschweigen wollen. Jelinek will betroffen machen, fürchtet allerdings, dass alle ihre Anklagen vergeblich sind. In Köln klingt dieser Zynismus wie ein Kinderzählreim auf Japanisch. Ene mene mu, raus bist du. Wenn alle auf der Bühne umgefallen sind, ist das Publikum dran. Jelineks Botschaft, Fukushima kann morgen hier passieren. Eine gespenstische Veranstaltung, immer provokativ. Frau Elfriede Jelinek in Köln mit ihrem neuen Stück über Fukushima. Was an Nachrichten gekommen ist die letzten Wochen, nochmal im Nachhinein, ist wenig hoffnungsvoll für die Menschen zumindest, die da leben und auch für den Rest des Planeten. In Fukushima ist immer noch nichts unter Kontrolle. Guten Morgen, Werner. Moment, mal gucken, ob ich dich habe. Hallo noch einmal bitte. Hallo, hallo. Wir haben leider keinen Mikrokontakt. Moment, nochmal, jetzt. Nee, kein Mikrokontakt. Müssen wir mal gucken, was da passiert. Augenblick. Und dann würde ich sagen, statt Werner zu begrüßen, machen wir erst einmal weiter in unserem Musikprogramm. Von Radio Pandora, Unplugged. Unplugged, das sind die Aufnahmen, die ohne elektronische Verstärker eingespielt werden. Viele Rockgruppen machen das, um ihren Fans noch einmal zusätzlich einen kleinen Leckerbissen zu bieten. Unplugged von dem BAP-Album Radio Pandora. Radio Pandora, ja. Was ist los mit der Stadt? Back Howard Street, Lafayette, Drusserin, so weit wach. Fehlt in der Stock und die ganze Nacht durch, der übliche Krach. Wie jede Nacht, Chaos im Kopf und nicht wirklich groß, mir als hoch zu gemacht. Rewind und ab und zu stopp, und natürlich an damals gedacht. Und mich gefragt, was los mit der Stadt? Was los mit dem Land? Was los mit meinem Herz? Was los mit dem Babylon, das ich gekannt? Wir sind jetzt verdreht. Wir sind jetzt verkehrt. Was immer passiert ist, die passt nicht her, die Clairvoyance. Taxi noch mehr Port, der Tunnel ist siebenmal länger als uns. We live on the target, sagt Tony, der hiesige Naivigkeit wohnt. Und ein ist gewonnen, mal wieder von Arroganz und von Paranoia regiert. Doch wer der Mensch gedacht, wird er sich dermaßen feieropiert. Verlauter hier, was lass mit der Stadt? Was lass mit dem Land? Was lass mit mein Herz? Was lass mit dem Babylon, das ich gekannt? Ich sind jetzt verdreht. Ich sind jetzt verkehrt. Was immer passiert ist, die passt nicht her, die Clairvoyance. Mag löwe der Schnee. Wenn man nicht sieht, ich sind jetzt verkehrt, ich sind jetzt verdreht. los mit der Stadt? Was los mit dem Land? Was los mit Manhattan? Was los mit dem Babylon? Werde ich gekannt? Wir sind jetzt verdreht. Wir sind jetzt verkehrt. Was immer passiert ist, die passt nicht her. Die Clairvoyance. Was los mit der Stadt? Guten Morgen, Werner. Guten Morgen. Wie geht's? Gut soweit, dentro de lo que came. Was gibt's Neues bei dir? Beziehungsweise in der Stadt? Was ist los mit der Stadt? Was ist los mit der Stadt? Barcelona. Barcelona natürlich. Ja, das wird sich jetzt zeigen in der Zukunft. Im Moment sieht's ja so aus, wie wenn der heiße Herbst dann jetzt bald losgeht. Ne? Und da müssen wir auf der Hut sein. Ja, es sieht nicht gut aus mit dieser Stadt hier. Die Machtübernahme der schrappigsten, geizigsten, pfennigfuchserigsten, wucherzinsorientiertesten Clique seit vielen Jahrzehnten hat stattgefunden. Die Machtübernahme ist da und man verfährt danach Gutsherrenart. Man kürzt von oben herab ohne irgendeine demokratische Kontrolle über die Zahlen überhaupt, ohne überhaupt sich irgendwie in die Bücher gucken, beziehungsweise hinter die Kulissen gucken zu lassen, schlägt man den Leuten jeden Tag neue Zahlenkolonnen um die Ohren, die niemand richtig nachprüft. Man lässt natürlich niemanden da reingucken. Banken veruntreuen die Gelder, es kommen Dinge zum Vorschein, da kann man sich wirklich nur an den Kopf fassen. Leute werden rausgeschmissen aus Krankenhäusern, die sowieso nicht genug Ärzte und Personal haben. Es sind Zustände, würde ich mal sagen, mit Volldampf zurück vor die Französische Revolution, oder? Aber der Widerstand organisiert sich, ne? Ja, jetzt ein bisschen, wo es den Ärzten und dem Krankenpflegepersonal und dem Gesundheitspersonal auch direkt, aber direkt in die Taschen geht, weil man packt ihn ja wirklich direkt, völlig unverschämt in die Taschen. Da gab es am Donnerstag eine sehr interessante Veranstaltung, wo sogenannte Gewerkschaften, wenn man das überhaupt noch so nennen darf, verhandelt haben mit den Herren, mit den Gutsherren über Geld und Würde der Menschen. Ach, hier beim Instituto Catalan de Salud. Ja, Ärzte, Krankenschwestern und Krankenpfleger haben da am Donnerstag Aktion, ne? Das katalanische Gesundheitsinstitut hier in Barcelona besetzt. Sie protestierten mit dieser Aktion gegen neue Einsparungen im Gesundheitswesen und natürlich auch gegen den Griff in ihre Taschen. Im Juni hatte die katalanische rechtsnationalistische Regierung den Gesundheitshaushalt schon um 10% bzw. 1 Milliarde Euro gekürzt. Achtung, meine Damen und Herren, 1 Milliarde Euro. Die Folgen: 56 dörfliche Gesundheitszentren mussten ihren nächtlichen Notfallservice schließen und einen Teil ihres Krankenwagenfuhrparks stilllegen. Ärzte und Krankenschwestern hatten daraufhin rund 50 dörfliche Gesundheitszentren 2 Monate lang besetzt und den nächtlichen Notfalldienst ohne Bezahlung weiter gewährleistet. Das nennt man wirklich Dienst am Nächsten. Am 31. August ordnete das Innenministerium die Räumung sowie die nächtliche Schließung der Zentren an. Also gratis geht nicht, meine Damen und Herren. Wer hier gratis Patienten behandelt, der kriegt gefälligst was aufs Haupt. Insgesamt 6 Gesundheitszentren sind jedoch weiter besetzt. Der Protest in Barcelona richtete sich des Weiteren gegen massive Lohnkürzungen für das medizinische Personal um insgesamt 45 Millionen Euro. Ja, und so weiter und so weiter. Das ist natürlich nur ein Teil der Politik, die im Moment gemacht wird. Also die Leute, die da reingegangen sind, um zu protestieren, ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, das war ja, weil die ja die Protestierer, die 15M-Leute und so weiter, die werden ja gerne von den Rechten bezeichnet als die Peroflautas, ja. Die Hundeflöten. Ja, die nichts anderes zu tun haben, als auf der Straße rumzuhängen und mal einen Fuffi, um Fuffi zu betteln und so weiter. Und wenn man die Bilder gesehen hat, also den Leuten, die jetzt gerade, wann war es, gestern oder vorgestern? Donnerstag. Protestiert haben, dann war es eben klar, wer das ist in der Tat. Ne? Die direkt Betroffenen, die Schwestern, die Pfleger, die Ärzte. Und die sind dann da reingegangen und das war wirklich fantastisch, wie die reinkommen in diese Reunion, diese Versammlung, die da alle um den großen Tisch saßen. Haben die dann denen also tatsächlich die Papiere weggenommen, in die Luft geschmissen, auf den Boden, auf den Tisch raufgestiegen, dort rumgetrampelt und eben ihre Schilder hochgehalten und protestiert. Also solche Bilder, das macht einem doch Hoffnung. Man darf natürlich auch nicht vergessen, da sitzen Leute über einen zu Gericht, die darüber entscheiden, wie viel Geld du am Monatsende hast. Viele werden gar nicht mehr bis zum Monatsende hinkommen. Die Situation für viele Beschäftigte hier im Gesundheitswesen ist sowieso prekär im Vergleich zu anderen Ländern. Verdienen die viel, viel weniger. Mit Hypotheken verschuldet. Es gibt neue Preisschübe im Moment. Gas wird steigen, Wasser wird steigen, die Preise natürlich. Alles wird teurer und dann nimmt man den Leuten noch das Geld weg. Es ist nicht zu fassen. Aber wie gesagt, der Druck der Märkte, meine Damen und Herren, der Druck der Märkte. Und hinter den Märkten, da lauern natürlich Typen wie Strauss-Kahn. Jawohl. Und die vergewaltigen die Völker und vergewaltigen die Putzfrauen in den internationalen Luxushotels. Das ist, könnte man sagen, die Epoche der Strauss-Kahn und die Strauss-Kahnisierung der Ökonomie. Eine obszöne, hässliche, brutale, fiese Angelegenheit, die wir mit allen Kräften versuchen müssen zu stoppen. Kommen wir auf einen Mann zu sprechen, der wirklich sehr viel geleistet hat, um die, sagen wir mal, die Untiefen des amerikanischen Traums uns ein bisschen näher zu bringen. Mr. Michael Moore, der hat natürlich damals mit Bowling for Columbine einen wirklich sensationellen Dokumentarfilm gelandet. Der hat die Welt eigentlich aufgerüttelt und sensibilisiert auch für die Hintergründe, die dieses Massaker von Columbine, das vor etwa 10 Jahren stattfand, verursacht hat, dieses Massaker an Schüler, durch Gleichaltrige, war direkt ein Auswuchs der amerikanischen Gewaltgesellschaft und der lockeren Waffengesetze der US-Gesellschaft, der US-Regierung. Und diese Massaker können jeden Tag stattfinden. Waffen liegen genug überall herum. Hier bei uns in Europa, in Deutschland, letztens in Oslo, das Massaker in Norwegen, vergessen wir nicht, hat ähnliche Hintergründe wie die Schulmassaker von Columbine und anderen in den USA. Ja, Michael Moore, den letzten Film, den ich von ihm gesehen habe, ist schon ein etwas älterer, Sicko. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Werner. Da geht es um das amerikanische Gesundheitswesen. Da sieht man am Anfang einen Mann, der hat eine sehr hässliche Schnittwunde im Bein, die ist sehr lang. Und der sitzt zu Hause in seinem Wohnzimmer und näht die sich selber. Befragt von Michael Moore, sagt er, wenn ich damit ins nächste Krankenhaus, ins nächste Kreiskrankenhaus gehe, dann knöpfen die mir 4.000, 5.000, 6.000 $ ab und dann kann ich mein Haus nochmal verschulden, eine neue Hypothek aufnehmen. Mit Zinsen, die mir nach ein paar Wochen und Monaten über den Kopf wachsen und dann ist irgendwann mein Haus weg. Also nähe ich mir die Scheiße lieber selber zu. Nimmt einen Schluck aus der Whiskypulle. Wie früher, als die ersten Siedlertracks durch die Savannen zogen, da haben die Leute sich auch so behandelt. Also bitte, meine Damen und Herren, der amerikanische Traum, the American Dream. Das sind die Zustände in den USA und wir befürchten, dass diese Zustände auch bald hier in Europa eingeführt werden. Wir haben ja immer gedacht, das käme umgekehrt, ne? Wir dachten immer, die Amerikaner werden sich irgendwann auch unserem sozialen Fortschritt nicht mehr verschließen können. Aber sagen wir so, die Europäer werden sich irgendwann, zumindest mit der Clique, die im Moment herrscht in unseren Regierungen und Ländern, dem sozialen Rückschritt der Amerikaner nicht länger verschließen können. Stimmen Sie mir dazu, Herr? Der Gesundheitsexperte. Ja, ja, ja. Nee, also was jetzt gerade jetzt wieder in der Presse war, nehmen wir einfach zum Beispiel die Banken nochmal, der sogenannte Fall CAM, die Caja del Mediterraneo. Ne? Da wurde die jetzt interveniert vom FROP, also von dieser Fondo de Reestructuración Ordenada. Und um die Sparkassen generell zu rekapitalisieren. Und also das generell ging schon vor längerer Zeit los, ne? Bis jetzt wurden reingesteckt, um die Cajas ein bisschen sicherer zu machen, die Sparkassen, 13,4 Milliarden Euro. Und davon, was von der öffentlichen Hand beigetragen wird, also was du und ich, was wir bezahlen, ist weit mehr als die Hälfte, also 7,5 Milliarden davon. Na, Didi, das hast du doch sicher gern getan. Und siehst doch ein, dass das wichtig war. Ja, gern getan, um diese Vampire noch ein bisschen mit frischem Blut zu versorgen. Ich meine, da schränkt man sich doch gerne dann eben auch ein, ne, um das zu machen. Aber will man gar keine Lohnerhöhung mehr haben. Ne? Oder man wartet dann auch gerne mal 2 Jahre statt einem Jahr, wenn man auf der Warteliste steht für eine Operation. Oder man wartet auch manchmal gerne, bis man tot ist. Da könnte man ja manche Operationen, ja. Du weißt ja, Werner, dass viele Ärzte angeboten haben, Chirurgen, die machen das auch, Krebspatienten gratis jetzt zu operieren in ihrer Freizeit, weil man die Leute einfach nicht sterben lassen will, was die hier die Landesregierung natürlich billigend in Kauf nimmt, Leute also sterben zu lassen. Ein Hinweis darauf, dass es offenbar doch noch menschliche Menschen gibt. Es gibt noch Menschen, die wirklich menschlich handeln, jawohl. Nee, also da würde ich sagen, also muss man ja einsehen, ne? die Sparkassen zu retten, sicherer zu machen für alle Fälle, Kapital, Geld rein zu pumpen, da könnte man ja zum Beispiel auch auf seinen Arbeitsplatz verzichten. Ne? Und unsere Kinder, ich meine, die werden ja sowieso keine Arbeit finden, wozu brauchen die denn noch eine ordentliche Schulausbildung? Ne? Da kann man auch sparen. Das Gute jetzt bei dieser Rettung der Sparkassen oder der Banken, wir sind jetzt alle Bankiers. Ne? Also vielleicht weißt du es noch gar nicht, aber dir gehören jetzt 90% der Caixa de Catalunya und sogar 93% bei der Nova Caixa Galicia und Unim bist du und ich, wir alle, die Steuerzahler, 100%ige Besitzer. Und es war echt billig, authentische Schnäppchen waren das. Ne? Also man, wir haben die gekriegt für viel weniger Geld als das, was sie nach ihren Büchern wert waren. Also Unim ist der Extremfall. Nur 1 Euro hat uns das gekostet. Ne? Jetzt das Problem könnte da sein, dass eben viele sagen, das wird natürlich nicht ausreichen, ja, weil das weitergeht mit der Krise. Ne? Auch diese Rekapitalisierung, das wird nicht genug sein. Also das könnte ganz schnell passieren, wenn zum Beispiel andere Länder, auch jetzt nach Griechenland wie Irland oder Portugal oder Italien oder Spanien, wenn die Banken jetzt auch Schwierigkeiten kriegen, weil die Länder ihre Schulden bei diesen Banken nicht mehr zurückzahlen können oder nur noch teilweise zurückzahlen können. Ne? Ja, und dann... Ja, dann machen wir halt eine neue Rekapitalisierung. Ne? Dann tun wir uns den Gürtel noch enger schnallen. Ne? Oder wir bringen uns gleich um. Ne? Das wäre vielleicht überhaupt die beste Lösung. Ne? Wir eliminieren uns selber als Kostenfaktor. Ne? Dann liegen wir niemand mehr auf der Tasche, weder dem Staat noch den Arbeitgebern. Die müssen ja auch ganz schön viel abdrücken für uns, ne? Wenn man überlegt, was jeder Arbeitsplatz kostet den Unternehmer. Also so könnte man unheimlich viel Geld sparen. Und das könnte man dann eben wieder den Banken geben. Eine politische Betrachtung zum Zeitgeschehen von Werner. So könnte man viel Geld sparen. Ja, sehr sarkastisch natürlich formuliert, aber so sieht's aus, meine Damen und Herren. Michael Moores neues Buch, darüber wollten wir auch ein bisschen berichten. Und zwar ist es am 13. September erschienen, das neue Buch mit Geschichten aus seinem eigenen Leben. Er stand auf der Bühne, endlich leibhaftig, schwer übergewichtig, im verschwitzten XXXL-T-Shirt, der Prophet, den die Menschen so sehr verehrten. Michael Moore in der ausverkauften Columbia-Halle in Berlin-Tempelhof im November 2004. Wer erinnert sich noch an die Bilder? Die gingen durchs Fernsehen, die gingen durchs Internet und natürlich Leute waren live da, jede Menge. Hinter einem Rednerpult, dessen Aluminiumkonstruktion an den Entwurf des WTC-Neubaus erinnert, vor ihm ein frenetisches Publikum, das sich von ihm erzählen ließ, was es selbst schon lange dachte, aber nicht so gut, so witzig ausdrücken konnte. Der Irakkrieg eine Lüge, Präsident Bush ein Betrüger. Es hat sich bewahrheitet, damals wurde er angegiftet, er wurde beschimpft, mit Kübeln von Jauche und Spott überschüttet in den US-Medien. Auch hier gab es sehr viel Häme von den Kriegstreibern. Aber mittlerweile ist doch klar, der Irakkrieg war ein Schlag ins Wasser, es war wirklich Betrug, die haben alle gelogen. Reagenzglas, Colin Powell, der da vor der UNO mit Reagenzgläschen gefuchtelt hat. Ein Taschenspieler, ein billiger kleiner Gauner. Aber wen juckt's noch, meine Damen und Herren? 1 Million Vertriebene, Tote, Menschen vergewaltigt, gefoltert, in die Luft gejagt. Das Land ist verwüstet. Wo es nicht verwüstet ist oder wo noch irgendwas funktioniert, da sind islamistische Milizen und Al-Qaida-Leute an der Macht. Was soll es, sagen die Leute jetzt. Raus aus diesem scheiß Irak, das Öl haben wir uns gesichert und Schluss. Michael Moore hat es also gewusst, er hat es richtig gesagt. Er bekommt trotzdem noch in manchen Presseorganen hier auch ein bisschen Häme ab. Gut, jedenfalls, Michael Moore kämpft gegen ein verblödetes Volk, für ein verblödetes Volk vielleicht. Haben Sie denn keine Angst, dass ein Killer auf Sie angesetzt werden kann, Mr. Moore? Wollten besorgte Zuschauer damals wissen, aber Moore machte sich über die Sorgen lustig. Die einzige Gelegenheit, bei der Sie Angst um mein Leben haben müssen, ist, wenn ich mich in ein McDonald's hineintraue. Aber jetzt war er ja nur in Deutschland. Da werde er gesund leben, sich vernünftig ernähren, kein Fastfood, nur Müsli essen und jeden Morgen um den Block joggen. Keine Angst. Am 13. September ist also Michael Moores neues Buch erschienen. Es war in letzter Zeit, wie gesagt, ein bisschen still um ihn geworden. Zumindest in den offiziellen Medien, bei uns hier natürlich nicht. Wir reden gerne über ihn. Nach seinen Filmen über den Kapitalismus und das US-amerikanische Gesundheitssystem. Aber das ist vielleicht ganz natürlich. Wenn einer keinen starken Gegner mehr hat, heißt es hier in einer Spiegelkritik, keinen Buhmann wie George W. Bush, sondern einen, den er, wenn überhaupt, aus dem eigenen Lager heraus kritisieren müsste, dann ist seine Stimme nicht mehr so laut zu hören. Obama doch kein linker Messias? Überhaupt, die Frage, Obama ein linker Messias, ist schon ein kleiner Witz. Diese Botschaft ist auch in Moores pointierten Worten nicht ganz so interessant wie die Knallergeschichten, als Moore bei seiner Oscar-Dankesrede im März 2003 so lange "Schämen Sie sich, Mr. Bush" gerufen hat, bis man ihm das Mikrofon abdrehte und die Band seine Tirade übertönte. Mit dieser Anekdote beginnt das Buch von Michael Moore. Es heißt Here Comes Trouble, Stories from My Life. Hier kommt Ärger, Geschichten aus meinem Leben. Und Moore berichtet darin, wie es ihm in und nach der Oscarnacht ergangen ist. Beginnend mit dem Bühnenarbeiter, der ihm direkt nach seiner Rede das Wort Arschloch ins Gesicht brüllte, wie er zur meistgehasstesten Figur Amerika wurde, wie Hassmails seine Mailbox verstopften, wie er und seine Familie von Drohanrufen und Stalkern geängstigt wurden, wie er schließlich Ex-Navy Seals als Bodyguards anheuerte, die ihm in der Folge mehr als einmal das Leben retten mussten, wie er sich verkroch aus Angst jahrelang. Keine schöne Sache. Jemand, der sich traut, die Wahrheit zu sagen in unserem demokratischen, großartigen System, der muss wirklich Angst haben. In Berlin war damals von der Angst nichts zu spüren, als er da war, 2004. Vielleicht, weil Moore ein sehr guter Schauspieler ist. Verdammt nochmal, warum macht sich hier jeder Sorgen um mein Leben? Machte sich Moore damals selber lustig. Und dann winselte er in gespielter Trauer um sich selbst. Es war so lustig und jetzt ist er tot. Der Spiegel besuchte damals Michael Moore in seinem Hotel. Er residierte dann doch im Athlon. Das vermerkt der Kollege, als Moores Mahlzeit statt Müsli ein Club-Sandwich mit 2 extra Flaschen Ketchup kam. Zur Pressekonferenz am Morgen nach seinem Auftritt wurde selbstverständlich nicht gejoggt, sondern mit der Limo gefahren. Auch eine gute Geschichte. Der Vorabdruck, den man im Guardian lesen konnte vor 2 Wochen, endet mit einer erneuten Begegnung mit demselben Bühnenarbeiter, der ihn damals in der Oscar-Nacht so sehr beschimpft hatte. Doch der Bühnenarbeiter ist geläutert. Naja, der hat mittlerweile mitgekriegt, dass der Krieg doch eine große Scheiße und ein großer Betrug war. Und er hat jetzt begriffen, dass nicht Moore gelogen hat, sondern Bush. Dass Moore die Wahrheit gesprochen hat, als er den Irakkrieg als falsch bezeichnete. Der Bühnenarbeiter entschuldigte sich bei Moore. Er hätte das nicht sagen sollen. Mann, nimm mir diese Geschichte nicht weg. Die Leute lieben sie, entgegnete Moore scherzhaft. Ja, antwortet der Arbeiter. Es gibt nicht viele so gute Geschichten wie diese. Das neue Buch von Herrn Michael Moore, also wie gesagt, zu haben. Ich weiß nicht, wann das hier in Spanien erscheint. Wird wahrscheinlich vor Weihnachten in die Buchhandlung kommen. Ich sag nochmal den Titel. Here comes trouble, stories from my life. Auf Spanisch würde das vielleicht heißen Aquí viene el follón oder Aquí tenéis las hostias, historias de mi vida. Michael Moore. Wenn wir uns recht erinnern und weiter über das Gesundheitssystem und das Gesundheitswesen sprechen, das große Ziel der rechtsliberalen Neokonservativen ist natürlich, das Gesundheitswesen letzten Endes zu privatisieren und in wenige Hände zu geben und dem amerikanischen System anzugleichen. Das amerikanische System besteht darin, dass mehrere große Versicherungskonzerne, einer heißt übrigens Kaiser, Kaiser Versicherungskonzern. Diese Versicherungskonzerne beherrschen das Gesundheitssystem und haben praktisch die Patienten in einem unglaublichen Würgegriff aus Tarifen, aus Privatkliniken, wo sie sich dumm und dämlich zahlen können. Und selbst für die kleinsten medizinischen Eingriffe, für die kleinsten Operationen, für die kleinsten Behandlungen, Therapien, die hier wirklich gratis sind, beziehungsweise nicht gratis, sondern öffentlich-rechtlich geregelt in der Sozialversicherung, da Tausende und Abertausende von Dollars kassieren und die Leute wirklich auf diese Art in einem unglaublich hässlichen und asozialen Würgegriff halten. Wer krank wird, der kann einpacken. Das ist auch die Botschaft von Michael Moores Film Sicko. trotz allem liebt. Und du stehst da ohne Vertrauen. Und du stehst da nicht fähig zu vertrauen. Wenn das Licht dich verliert, weil es dich nicht mehr spürt, und du stehst da, die Erde verbannt, noch immer da, im Niemandsland. Mein Herz zerbricht. Lass mich tanzen und lass mich schreien. Nur lass mich nie mehr allein. Lass mich nie mehr allein. Sie hören Niemandsland, Sie hören eine freie Stimme in einer wenig freien Welt, eine Radiosendung in deutscher Sprache hier bei Contrabanda FM auf 91.4 in Barcelona. Es ist Samstag, der 1. Oktober, heute endlich ein bisschen kühler geworden. Das heißt, wir schwitzen hier nicht mehr so unglaublich ab in unserem Studio, in unserem kleinen Contrabanda-Studio, sondern es ist doch eine relativ normale Temperatur. Man muss sich nicht unbedingt die Kleider vom Leibe reißen, wie letzte Woche noch. Was gibt's noch, Werner, zum Thema, sagen wir mal, Rettung, Griechenland-Rettung zu sagen? Da war ja eine heiße Woche. Es gab ja einen Tanz auf dem Vulkan. Es hieß dann Merkel ja, Merkel nein. Was tun die Deutschen? Die Deutschen blockieren jetzt alles. Obama, unser Hausmeister im Weißen Haus, der Caretaker, hat auch schon sich eingeschossen auf Europa und hat gesagt, die ganze Krise ist eigentlich Schuld der Europäer. Ja, was Griechenland anbelangt, ist jetzt eben offensichtlich geworden, was wir ja schon immer wussten, ne? Obwohl sich die Merkel länger als ein Jahr geziert hat, auch auf Druck der Presse, der Bildzeitung hauptsächlich und so getan hat, wie das natürlich nicht schön, wenn wir Deutschen jetzt diese faulen Griechen unterstützen müssen, taktiert hat aus Gründen auch mit vor über einem Jahr schon die Wahl in Nordrhein-Westfalen, ne? Also immer so getan hat, als ob das nicht notwendig wäre, vermeidbar wäre. Sie wusste natürlich genau, dass die das machen müssen. Und jetzt hat also der Bundestag beschlossen, sein Schärflein beizutragen, damit der griechische Staat dann weiterhin seine Schulden an die europäischen Banken zurückzahlen kann. Ne? Also wir sind gerettet. Griechenland wird nicht untergehen, Europa wird nicht untergehen, der Euro wird nicht untergehen. Sarkozy will sich jetzt nächste Woche mit Merkel treffen und dann noch ein paar Kleinigkeiten klären und so. Und vor allem betont er, dass Griechenland zu helfen eine moralische Verpflichtung ist. Ne? Also das so offen und deutlich zu sagen, das ist schon bewundernswert. Ne? Da sind wir doch beruhigt. Ne? Jetzt kann ja nichts mehr schiefgehen. Herzlichen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu Kabarett und Kleinkunst. Ich habe auch heute wieder das Vergnügen, junge Kolleginnen und Kollegen als Gäste begrüßen zu dürfen, die Ihnen als Zuschauer noch nicht ganz so vertraut sein durften. Was uns inzwischen vertraut ist, das ist die Dauerkrise im Schulden- und Finanzbereich. Und da fassen wir die Lage mal kurz zusammen. Wie sieht's aus in Deutschland, meine Damen und Herren? In den letzten Jahren sind die Reallöhne der mittleren und unteren Einkommen um 15% gesunken. 1 Million Deutsche arbeiten inzwischen bei Leiharbeitsfirmen. Das heißt, die machen einen ganz normalen Job, bekommen nur 70% des Gehaltes, das ihnen eigentlich zustehen würde. 1,4 Millionen arbeiten als Aufstocker. Falls Sie nicht wissen, was das ist, Aufstocker sind Menschen, die haben eine volle Stelle, verdienen aber so wenig Geld, dass es nicht mal für Hartz IV reicht. Das sind die 4-Euro-Jobs. Kann man ja im Kopf überschlagen, was dabei rumkommt. Ne? Und die Differenz zwischen dem Gehalt für die volle Stelle und dem Hartz-IV-Satz kriegen die dann vom Arbeitsamt aufgestockt. Eigentlich müsste man sie Aufgestockte nennen. Wir haben also Arbeiter, Leiharbeiter und von der Leiharbeiter. Dann haben wir noch 6 Millionen Menschen, die arbeiten auch voll und verdienen nicht mal 10.000 Euro brutto im Jahr. Das heißt, die arbeiten für unter 900 Euro brutto im Monat. Davon zahlen sie dann noch Sozialversicherungsbeiträge, 20% Krankenversicherung, Rente, Pflegen und Arbeitslosenversicherung. Die Leute sind 6 Millionen. Das heißt, inzwischen sind fast 20% der erwachsenen Bevölkerung im Niedriglohnsektor tätig. Die haben keine Perspektive, dass es besser wird. Im Gegenteil, man hat ihnen jetzt Aussicht auf Altersarmut gemacht. Gleichzeitig bröselt unser schöner Aufschwung, der ja wieder mal so lang war wie unser Sommer, vor sich hin. Die OECD hat gerade letzte Woche gesagt, Ende des Jahres wird in Deutschland schon wieder die Wirtschaft schrumpfen. Und das alles fasst dann meine Kanzlerin in der Haushaltsdebatte diese Woche zusammen mit dem Satz, Deutschland geht es gut und das ist ein Grund zur Freude. Ja dann. Die Kanzlerin ist nicht länger gewillt, sich durch Bezüge zur Realität stören zu lassen. Und es kommt immer öfter auch zu verbalen Entgleisungen der ganz schlimmen Art. Der vorläufige Höhepunkt für mich war ein Besuch in den USA vor den Sommerferien. Da war sie bei Obama, hat diese Ehrenmedaille ja bekommen. Da gab es eine kleine improvisierte Pressekonferenz offenbar vor dem Weißen Haus. Also improvisiert muss deshalb, weil also sie hat frei gesprochen. Sie hat es immerhin nicht auf Englisch versucht, das ist schon mal anzurechnen. Aber man sollte doch mal drüber nachdenken, ob man sowas einfach dann doch auch live im Radio senden darf. Denn ich höre zum Beispiel Radio auch gerne mal im Auto. Und es ist schon ziemlich verkehrsgefährdend, wie Sie gleich sehen werden. Ich fahre also friedlich vor mich hin auf der Autobahn und höre aus dem Radio die Stimme meiner Kanzlerin. Alles wörtlich. Lieber Barack. Da muss ich das Steuer schon sehr festhalten, meine Damen und Herren. Sie sind sehr vertraut miteinander. Sie nennt ihn Baracke, er nennt sie Schabracke, schätze ich mal, das ist. Ne? Lieber Barack, ich danke dir für die vertrauensvollen und intensiven Gespräche. Das ist noch normales Diplomatendeutsch für, wir haben uns mal richtig die Meinung gegeigt und konnten uns auf nichts einigen. Soweit noch einmal. Also nochmal. Ich danke dir für die vertrauensvollen und intensiven Gespräche. Das war ein sehr intensiver und vertrauensvoller Austausch. Da merkte man schon, sie hatte eigentlich jetzt nicht mehr zu sagen als diesen einen Satz. Und dann brach es aus der Kanzlerin hervor. Da sagt diese Frau wörtlich, und auch wenn wir beide anders aussehen als unsere Vorgänger, da kam die Leitplanke bedenklich nah, meine Damen und Herren. Aus welchem Fundus nimmt man so einen Satz? Jetzt sieht die Merkel ja dem Kohl noch ähnlicher als der Obama dem Bush, aber. Ja, wunderbar. Immer wieder zum Lachen auch auf den Punkt gebracht, Volker Pispers. Übrigens hat Volker Pispers bei ZDF Kultur eine eigene Sendung, die heißt Volker Pispers und Gäste. Und was wir gerade hörten, war ein Auszug aus seiner Sendung vom vergangenen 11. September, 2011 natürlich. Also noch relativ aktuell die Sendung, mal gerade 2,5 Wochen alt. Und wie gesagt, also Volker Pispers, der hat's einfach drauf, der weiß einfach, wie er die Sachen sagen und ausdrücken kann. Frau Jennifer Rostock. Eitel sind die Menschen eitel, ich weiß. Und wer nicht gerne schwitzt, wer gießt Tränen statt Schweiß, ich weiß. Tust du mir den Trost, wenn ich manchmal in Flaschen such? Oder schnappst du mich nur voll wie dein zerknülltes Taschentuch? Ich kann ihn nicht mehr leiden und ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich kann nicht mehr leiden sehen. Der steht das Wasser bis zum Hals und das Wasser bis zum Hals und im Keller ist es schon versaut. fällt der Teppich auf den Zeh. Zettendlose Tunnelleit steigt unaufhörlich. Auch in Maßen ist mit dir nicht mehr zu spaßen. Und es stört mich, ich kann dich nicht mehr leiden. Und ich kann dich nicht mehr sehen. Ich kann dich nicht mehr leiden sehen. Dir steht das Wasser bis zum Hals. Du bist nasser bis zum Hals. Und dein Keller hat die Schuhe versaut. Dir steht das Wasser. Alle anderen sind dir stets ein Stück voraus. Wer täglich Trübsal bläst, dem geh doch schnell die Puste aus. Du machst keinen Schritt, weil du dir selber auf dem Senkel stehst. Und kriegst nicht mit, wie du mir dabei auf den Senkel gehst. Ich kann dich nicht mehr leiden und ich kann dich nicht mehr sehen. Ich kann dich nicht mehr leiden sehen. Dir steht das Wasser bis zum Hals. Du bist nasser bis zum Hals. Und dein Keller hat die Schuhe versaut. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 1. Oktober 2011, die vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Barcelona. Der letzte Stierkampftag in Barcelona fand am vergangenen Sonntag in der Arena Monumental hier in Barcelona statt. Für Tierschützer ein Meilenstein, für Anhänger dieses alten Tötungsrituals ein kollektives Trauma. Denn die Generalitat de Catalunya hatte in einer historischen Abstimmung im Regionalparlament am 28. Juli 2010 alle Stierkämpfe verboten. Alle Stierkämpfe? Nein, nur eine Art des Stierkampfes. Mit 68 zu 55 Stimmen bei 9 Enthaltungen. Viele werfen nämlich jetzt dem katalanischen Parlament Heuchelei vor, weil man gleichzeitig andere Formen des Stierkampfes, die sogenannten Correbous, wo man den Stieren die Hörner anzündet und sie dann zu Tode quält, die auf Straßen und Dörfern stattfinden, weiterhin toleriert. Eine sehr umstrittene, sehr partielle und man könnte auch sagen heuchlerische Entscheidung eines regionalen Parlaments hier in Katalonien. Noch einmal Barcelona. Jeden Tag verlieren 200 Familien aufgrund der Bankenkrise ihre Wohnungen und Häuser. Überteuert, gekauft zu Wucherzinsen und unhaltbaren Bedingungen mit kleinen Löhnen. Dieses Panorama eines kranken Finanz- bzw. Finanzierungssystems erdrückt die Menschen in Spanien und in vielen anderen Ländern der Welt. Tausende demonstrierten am vergangenen Sonntag gegen die von Banken eingeleiteten Zwangsräumungen. Die Demonstranten forderten eine Reform des Hypothekenrechts, besonders eine Neuregelung der sogenannten Abgeltung. Das heißt, dass die verschuldeten Käufer bei Übergabe des Kaufobjekts schuldenfrei seien. Aufgerufen hatte die Plattform der Hypothekenbetroffenen mit Unterstützung der 15. Mai-Bewegung, die sogenannten Indignados, die Empörten. Auch in Valencia und Madrid protestierten mehrere tausend Menschen gegen den Hypothekenschwindel und die Hypothekenkrise. Als die Leute an der Banco de España an der Plaza Cibeles in Madrid vorbeikamen, riefen sie: "Aquí está la cueva de Alibaba." Hier ist sie, die Höhle von Alibaba, einem der märchenhaftesten Räuber und Diebe in den Weltmythen. Riad, das saudische Apartheidsregime der klerikal-radikalen Fahd-Monarchie, verkündete am vergangenen Wochenende, dass Ihre Majestät gedenke, geruhe bei den sogenannten Kommunalwahlen. Was es da zu wählen gibt, ist auch fraglich. Handelt es sich doch um eine monarchistische Diktatur? Bei diesen sogenannten Kommunalwahlen dürften ab 2012, 13, 14 auch die vom öffentlichen Leben ausgesperrten Frauen wählen. Wie die Frauen das aber machen sollen, verrät Ihre Majestät nicht. Denn Frauen dürfen sich in Saudi-Arabien nicht alleine, das heißt ohne die Begleitung eines sogenannten Tugendwächters, eines Ehemanns, Bruders, Onkels, in der Öffentlichkeit bewegen. Frauen ist es unter Androhung härtester Strafen verboten, Auto zu fahren. Peitschenhiebe bekommt das Weib dann. Frauen dürfen ohne Erlaubnis des Ehemanns keine Arbeit annehmen. Diese abstoßende Apartheidspolitik, dessen prähistorische Gesetze zum Himmel stinken, dieses Regime gilt als guter Freund des sogenannten Freien Westens. Sarkozy, Cameron, Merkel und Obama, die sonst so rasch von Bombardierungen sprechen, fühlen sich geehrt, wenn die saudischen Multimilliardäre sie zu ihren Festen einladen. Ein anderes arabisches Regime hat da weniger Glück mit den NATO-Demokraten. Der internationale Lynchmob macht gerade Jagd auf den Clan des Muammar al-Gaddafi, ehemaliger Geschäftspartner in Sachen Waffen, Öl und Industrieanlagen. 28.000 Bombeneinsätze hat die NATO-Luftmacht bereits über libyschem Territorium geflogen. Die Zahl der Toten bleibt weiterhin ein Geheimnis. Es gibt noch keine offiziellen oder offiziell bestätigten Zahlen. München. Neue Warnungen vor Facebook und Co. Jawohl, das muss man sagen. Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder rufen Behörden und Krankenkassen zur zurückhaltenden Nutzung sogenannter sozialer Netzwerke wie Facebook auf. Es kann nicht sein, dass die Bürgerinnen und Bürger, die sich auf den Seiten öffentlicher Stellen informieren wollen, mit ihren Daten dafür bezahlen, heißt es in einer am Donnerstag zum Abschluss der 82. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder veröffentlichten Entschließung. Öffentliche Stellen sollten weder eigene Profilseiten noch Fanpages einrichten und auch keine Social-Plugins wie Gefällt-mir-Knöpfe auf ihren Seiten einbauen. Washington. Die Euro-Finanzkrise ängstigt die ganze Welt. Das sagt Präsident Obama und er macht sich warm für den Wahlkampf und präsentiert Europa als Sündenbock für die Krise. Jawohl, der Caretaker. Die US-Regierung hat offenbar eine neue Wahlkampflinie. Schuld am wirtschaftlichen Debakel weltweit und letztlich auch der zunehmenden Konjunkturschwäche im eigenen Land sind die Europäer. Ja, wir. Unfähig seien sie, ihre Krise zu lösen, extrem verschuldet und politisch zutiefst uneinig. Die ganze Welt habe Angst vor den Konsequenzen. Das ist inzwischen nicht nur die Botschaft von Finanzminister Timothy Geithner, die er derart deutlich erstmals vor gut einer Woche im polnischen Wroclaw verkündete und am Wochenende bei der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank in Washington wiederholt hatte. Nun nahm sich auch der US-Präsident des Themas dankbar an. Es mag ein durchsichtiges Manöver sein, denn Barack Obama muss sich für den Kampf zur Wiederwahl ins Weiße Haus im kommenden Jahr wappnen. Dennoch lässt der missionarische Ton stutzen. Der Präsident nutzt am Montag, Ortszeit in den USA, einen Besuch im kalifornischen Silicon Valley, um der Welt die neue Wahrheit zu verkünden. Westeuropas Schuldenprobleme seien das größte, die Weltwirtschaft bedrohende Risiko. Das hatte Geithner gesagt und Obama legte weiter nach. Dabei scherte er sich wenig um die tatsächliche Abfolge der Krise, die ja bekanntlich durch den Kollaps des US-Immobilienmarktes 2007 ausgelöst worden war und nicht durch irgendeinen Kollaps in Europa. Stattdessen bezichtigte er die Europäer, nicht rasch genug reagiert zu haben. Der Kontinent habe sich nie vollständig von den 2007er Ereignissen erholt. Die Schuldenkrise habe sich auf Übersee ausgeweitet und bedrohe auch die US-Wirtschaft. Eine glatte Lüge, geheuchelte Unkenntnis geheuchelte Empörung. Die in den Vereinigten Staaten inzwischen tatsächlich verkehrte Welt, dass da verkehrte Welt gespielt wird, macht sich auch in anderen Episoden deutlich. Der Präsident hatte für seinen Auftritt das hippe Karrierenetzwerk LinkedIn, eines der aufstrebenden und bereits völlig überbewerteten Start-ups des Silicon Valleys, des Silikontals, als Kulisse gewählt und dort eine Art Talkshow abgeliefert. Und bei dieser Veranstaltung, Achtung, der Zynismus kennt keine Grenzen, forderte ein früherer Manager des globalen Datenkraken Google Obama auf, ihm die Steuern zu erhöhen. Man macht sich also lustig über den Hausmeister im Weißen Haus. Herr Obama, erhöhen Sie uns die Steuern, la la la la, rufen die Reichen, wie früher die Kinder, wenn jemand durchs Dorf ging, der einen Buckel hatte, und dann sagt man, mach doch mal Huckepack, nimm mich Huckepack, Buckliger. Obama ist also der Bucklige und die Reichen rufen ihm zu, nimm uns doch zum Huckepack mit. Hier spricht die katholische Kirche. Was der Adressat dankbar zum Anlass nahm, für seine kühnen Pläne zu werben. Er wolle die Reichen nicht schröpfen. Nein, Obama, um Gottes Willen. Die Reichen, wie Tucholz damals sagte, pustet ihnen doch Zucker in den Popo. Die Reichen, betonte Obama, sondern er will sie zu Einkommenssteuersätzen der 90er Jahre zurückführen, als die Reichen reicher, der Mittelstand größer wurde und Menschen aus der Armut kamen. Ja, es bedarf einer großen Portion zynischer Diplomatie, um den Auftritt des US-Präsidenten als hilfreich für Europa zu betrachten. Den Fachkräften der EU-Kommission ist das spielend gelungen, indem sie die rhetorische Breitseite Obamas, entweder verstehen sie kein Englisch oder sie haben keine Ahnung oder sie sind einfach dumm, als willkommene Ratschläge begrüßten. Jawohl, sie bejubeln noch, wenn sie von Obama angeschuldigt und verspottet werden. So sind unsere europäischen Satrapen des Imperiums. Da es offenkundig ist, dass diese Krise Auswirkungen auf andere internationale Akteure hat, ist es auch sinnvoll, dass sie ihre Meinungen ausdrücken, das sagte der Sprecher von EU-Währungskommissar Olli Rehn am Dienstag in Brüssel. Auch wenn nicht in allen Punkten Übereinstimmung herrsche, wolle die EU-Kommission ihren aktiven und regelmäßigen Austausch mit der US-Regierung pflegen. Rehn sehe die Anmerkungen des US-Finanzministers Timothy Geithner zur Lage in Europa als konstruktive Beiträge. Ja. Ja, ja, ja. Hier spricht der automatische Anrufbeantworter. Bitte versuchen Sie mich im Buckingham-Palast zu erreichen und verlangen Sie die Suite Ihrer Majestät. Ich sitze dort auf dem Bett. Westliche Politiker rufen zu wirtschaftlichem Engagement auf. Wo? In Libyen. Jawohl. Derweil halten die Gefechte in Sirte und Bani Walid noch an. Die derzeitigen Kämpfe in Libyen konzentrieren sich, Agenturmeldungen zufolge, nach wie vor auf die Hafenstadt Sirte und die Wüstenstadt Bani Walid. Das Muammar Gaddafi nahestehende Online-Portal Mattaba.net berichtet, dass Kämpfer des Nationalen Übergangsrates, diese sogenannten NTC-NATO-Rebellen, vor zwei Tagen in den Hafen von Sirte eingedrungen seien, nachdem dieser von NATO-Kampfflugzeugen bombardiert worden war. Die sogenannten Kämpfer der Jamahiriya hätten sie zurückgeschlagen. Unabhängige Berichterstattung aus Sirte gibt es nicht. Ausländische Journalisten berichten zumeist von der Frontseite der NATO-Rebellen. Diese sagten Reportern vor Sirte, sie hätten Außenbezirke der Stadt einnehmen können. Die Nachrichtenagentur Reuters meldete am Donnerstag dieser Woche die Wiedereinnahme des Flughafens durch NTC-Kämpfer. Dieser war seit zwei Wochen umkämpft, nun habe man die volle Kontrolle übernommen. Zuvor hatten wiederum NATO-Kampfflugzeuge massive Angriffe auf die Stadt geflogen. In Tripolis haben unterdessen hunderte Libyer für bessere medizinische Versorgung demonstriert. Vor der Wohnung von Mahmoud Djibril, dem Vorsitzenden des von der NATO eingesetzten Nationalen Übergangsrates, hielt eine Frau ein Plakat mit der Aufforderung, NATO vergesst unsere Verletzten nicht, in die Luft. Unbestätigten Berichten zufolge sollen in den vergangenen Monaten bis zu 50.000 Menschen getötet und 30.000 verletzt worden sein. Djibril hat erklärt, bei der zukünftigen Entwicklung Libyens keine Führungsrolle mehr spielen zu wollen. Bis zur völligen Befreiung, so nennen die das, Libyens, werde er seine Arbeit fortführen, so Djibril am Donnerstag in Tripolis. Gemutmaßt wird, dass er von islamistischen Kräften des Übergangsrates unter Druck gesetzt werde. Möglich ist aber auch, dass der in Ägypten und den USA ausgebildete Ökonom und Politikwissenschaftler seine persönliche Zukunft eher in der Wirtschaft sieht. Na ja, klar. Da ist das Geld, da sind die Milliarden. Von 2007 bis 2011 leitete er in Libyen das Nationale Wirtschafts- und Entwicklungsforum. Das heißt, der war schon selber da im Geschäft, als er sich dann von Gaddafi lossagte. Mit diesem Kaliber von Leuten wird man es demnächst also massiv in Libyen zu tun haben. Und es geht auch um Privatisierung, sogenannte Liberalisierung und enge bilaterale Zusammenarbeit mit US-amerikanischen Konzernen, Universitäten und so weiter. Ebenfalls am Donnerstag ist eine Delegation von US-Senatoren unter Leitung des Republikaners John McCain, wer kennt ihn nicht, zu Gesprächen mit Vertretern des Übergangsrates in Tripolis zusammengetroffen. Bei einer Pressekonferenz unterlief McCain ein bemerkenswerter Versprecher, als er mit den Worten begann, dass er davon geträumt habe, die befreite Hauptstadt Iraks zu besuchen. Seit er im April in Benghazi gewesen sei. Auf den Hinweis, dass er sich in Libyen befinde, sagte Kane, er sei so oft im Irak gewesen, dass er meine, er wäre immer dort. Das heißt, die gut gekleidete Dummheit wird eingeflogen und darf da ihren Unsinn, ihren Müll auf die Presse ablassen. Die neue Regierung müsse alle Interessensgruppen einbeziehen und die bewaffneten Formationen unter ihre Kontrolle bringen und so weiter und so weiter. Gaddafi und seine Familie müssten totgeschlagen werden, das heißt der Gerechtigkeit zugeführt werden, aufgehängt, geschlachtet, wahrscheinlich auch vorher noch gefoltert werden. Das sagt er nicht wörtlich, aber das denkt dieser feine Senator natürlich ganz im Sinne der US-amerikanischen Investoren aus zahlreichen Western bekannten Lynchjustiz. Der Senator rief zum freien Handel und zu Investitionen in Libyen auf. Der Konzern ConocoPhillips hat als erste US-Firma den Zuschlag für den Kauf libyschen Öls nach der Aufhebung der sogenannten Sanktionen erhalten. 331.000 Barrel Rohöl will sie an Deutschland und Frankreich verhökern. Auch Außenminister Guido Westerwelle, ja, den gibt's noch, und der darf mal wieder was machen und was sagen, ermunterte deutsche Unternehmen zum Engagement bei einem deutsch-libyschen Treffen des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft, Achtung, das gibt's, wahrscheinlich noch aus Kaiserszeiten in Berlin, erklärte er elementares Interesse am Wiederaufbau in Libyen. Bla, bla, bla. Das war unser kleiner Überblick über die Verhältnisse in Libyen. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Dann das Massenmedium. Haben wir hier eine Meldung zum Thema Aktienhändler. Was sind das eigentlich für Leute, diese Aktienhändler? Da war vor ein paar Tagen ging ein ganz berühmtes Video durch YouTube von einem Aktienhändler, der ganz klar sagt, er verdient an der Krise, er will reich werden und das ist sein einziges Unterfangen. Da gab es Empörungen, man hatte sich aufgeregt, man hatte die Authentizität dieses Videos angezweifelt. Warum verzocken Aktienhändler wie der vor zwei Wochen aufgeflogene Londoner UBS-Händler Kweku Adoboli bisweilen Milliarden? Ja, die kann man verzocken. Was läuft da schief in den Banken, aber vielleicht auch bei den jungen Profis? Sie verhalten sich jedenfalls noch rücksichtsloser und manipulativer als Psychopathen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität St. Gallen. Untersucht wurden Kooperationsbereitschaft und Egoismus von 28 Profi-Tradern. Die Probanden mussten Computersimulationen durchspielen und sich Intelligenztests unterziehen. Das Ergebnis übertraf die Erwartungen des Teams um Pascal Scherrer und Thomas Noll, Forensiker und Vollzugsleiter des Schweizer Gefängnisses Pöschwies nördlich von Zürich, um weite Längen. Natürlich kann man die Händler nicht als geistesgestört bezeichnen, sagt Noll, aber sie verhielten sich zum Beispiel noch egoistischer und risikobereiter als eine Gruppe von Psychopathen, die den gleichen Test absolvierten. Besonders schockierend für Noll, insgesamt erzielten die Banker gar nicht mehr Gewinn als die Vergleichsgruppen. Statt sachlich und nüchtern auf den höchsten Profit hinzuarbeiten, ging es den Händlern vor allem darum, mehr zu bekommen als ihre Gegenspieler und sie brachten viel Energie auf, diesen zu schädigen. Es sei in etwa so, als hätte der Nachbar das gleiche Auto und man geht mit einem Baseballschläger darauf los, um selber besser dazustehen. Erklären können die Wissenschaftler diesen Hang zur Zerstörung nicht. Der UBS-Hassadeur Adoboli, der über 2 Milliarden Dollar verzockt hat, soll bis auf Weiteres in Haft bleiben. Die Wissenschaftler können das nicht erklären. Ne? Nein, die können es nicht erklären. Aber ich glaube, wir können das schon, weil dieser Kapitalismus und noch mehr dieser Casino-Kapitalismus, wie man ihn ja genannt hat, ne, das ist genau sich so zu verhalten wie die Spieler im Casino. Ne? Und der Kapitalismus ist ja auch der sogenannte normale oder reale Kapitalismus, jetzt auf den Finanzmärkten sowieso, ist ja nichts anderes als diese brutale Konkurrenz. Ja? Und die haben das eben derart verinnerlicht, dass sie dann überall und immer so agieren. Also das ist doch die logischste Erklärung. Die logischste Erklärung ist auch in einer Gesellschaft, in der alles auf Kampf und Wegnehmen und Konkurrenzdruck und den anderen fertig machen, niederschreien, niedertrampeln, übertrumpfen aufgebaut ist. Da wundert es einen nicht, dass immer mehr Individuen gezüchtet werden. Und man könnte wirklich sagen, die werden schon ziemlich von klein auf auch herangezüchtet, andere Leute fertig zu machen und auf Kosten anderer sich zu bereichern. Das wird gern gesehen und gefördert, schon im Kindergarten und in der Schule wahrscheinlich, in diesen Familien. Denen wird eingeimpft, dass sie was Besseres seien und dass sie ungestraft Schwächeren, sogenannten Schwächeren, das, was diese haben, wegnehmen können. Und mit dieser Mentalität werden dann diese jungen Schnösel, die von irgendwelchen Wirtschaftsinstituten kommen, auf die Märkte losgelassen, beziehungsweise auf die Mitmenschen. Ja, also zuerst denken wir bei diesen Geschichten natürlich an diese Typen da aus der Londoner City, ne, mit Gel im Haar, jung, dynamisch, Seitenkrawatte und so. Aber natürlich ist es nicht nur da, dieses Phänomen, sondern auch in der Welt, von der man immer noch annimmt, dass es da ein bisschen seriöser zugeht. Also zum Beispiel bei den Banken, bei den Sparkassen. Aber gut, nehmen wir mal eine von diesen neuen Banken, die sich da jetzt zusammengeschlossen haben zu Bankia. Der Präsident ist ein gewisser Rodrigo Rato, der früher auch Präsident war beim Internationalen Währungsfonds, PP-Politiker, wo jetzt Gerüchte laufen, dass die PP, wenn sie die Wahlen gewinnen sollte, ihn wieder zurückholen will. Was ich aber nicht glaube, dass der so blöd ist, das zu machen, weil der verdient im Moment, wenn es nicht 4,5 oder 5 Millionen sind, dann sind's 4, ne? Da wäre er ja blöd, wenn er wieder zurückgehen würde zur PP. Klar, das müsste er sich mühsam hier zusammenklauen mit irgendwelchen versteckten Tricks. Oder der letzte Fall, der jetzt bekannt geworden ist, ist die Generaldirektorin von dieser Caja del Mediterráneo, ne? Von CAM, Maria Dolores Amorós. Die wurde jetzt entlassen, ne, nachdem diese Sparkassenaufsicht oder Restrukturierungsfonds zur Regelung der Banken und der Sparkassen, nachdem die jetzt interveniert haben, jahrelange katastrophale Geschäftsführung, Verluste eingefahren und so, also nicht nur sie, sondern auch schon ihre Vorgänger. Was hat sie gemacht? Also quasi als erste Amtsmaßnahme, nachdem sie Generaldirektorin wurde bei dieser CAM, hat sie sich eine Pension Vitaliga zugestanden, also so eine, Pension, lebenslängliche Pension nach ihrem Ausscheiden von 370.000 Euro. Ne? Über ihr normales Gehalt weiß ich jetzt nichts, aber ihr Vorgänger, der hat zum Beispiel pro Jahr 700.000 Euro verdient und wo er dann rausging, nochmal 3 Millionen Abfindung bekommen. Also man muss sich das vorstellen, die seit Monaten überwacht die Banco de España, Zentralbank, diese kam schon, wird inspektioniert seit Monaten, ne? Und jetzt fällt es denen langsam auf, dass da eine kreative Buchführung praktiziert wurde, ne? Dass die gefälschte Zahlen vorgelegt haben, dass sie den Aufsichtsräten, ne, billigst Kredite gewährt haben zu Vorzugsbedingungen. Und jetzt Fernández Ordóñez, das ist der Präsident der Zentralbank hier, der meint jetzt, Er kann nicht ausschließen, dass man die 2,8 Milliarden Euro, die man bis jetzt in die Kammer reingesteckt hat, um sie zu retten, dass man die vielleicht abschreiben muss. Ja? Also abzocken ist nicht nur bei diesen Brokers in der Londoner City oder in Manhattan gang und gäbe, sondern überall. Ein Film zum Thema heißt Der große Crash, Margin Call. Dunkelblau scheint jedenfalls in diesem Werk die Farbe des Geldes zu sein. Die Büros in dem Wall Street Unternehmen sind ebenso blau wie die Kleidung der Akteure, die in diesem Finanzkrisenfilm mit Top-Besetzung auftreten. Da ist unter anderem dabei Herr Kevin Spacey und Zachary Quinto, Jeremy Irons und die charmante Demi Moore. Die blicken düster drein, weil sie und die anderen Manager sich verzockt haben, jawohl. Regisseur J.C. Chandor erzählt hier vom Bankencrash 2008 aus der Innenperspektive eines Entscheiderzirkels in schönen, unterkühlten Bildern, das sagt zumindest der Spiegel, die haben diesen Film schon gesehen, wir noch nicht, mit viel Thriller-Gewummer und lobenswert gut recherchierten Details, aber leider ohne rechte Spannung, so der Spiegel. Ich habe andere Kritiken gelesen, auf der Deutschen Welle Homepage, die loben den Film doch sehr und wir hören mal kurz in den Trailer rein, um uns einen kleinen Eindruck zu verschaffen. Der Film also, Der große Crash, Margin Call, in Deutschland in den Kinos angelaufen. Übrigens, der war auch bei der Berlinale gezeigt worden. Mr. Dale, ich bedauere es wirklich sehr, aber dies sind ungewöhnliche Zeiten, wie Sie wohl viel besser wissen. Ich verstehe nicht ganz. Wir müssen nicht nur Sie in diese Abteilung entlassen. Hey, tut mir echt leid. Ich habe da gerade an was gearbeitet und durfte es nicht beenden. Hier, sieh's dir mal an. Sei vorsichtig. Ja, hallo? Schnapp dir Will und komm schnell ins Büro. Warte, Sekunde, du willst das? Vertrau mir, kommt hierher sofort. Was ist los? Worum geht es? Um diese Zahl. Hier ist das. Und das wäre an einem besseren Tag. Ist dieser Wert korrekt? Ich weiß nicht, gut möglich. Aufgrund dieser Gleichung sind 8 Billionen Dollar Papiergeld im Umlauf. Wir haben uns geirrt. Nein, Sie meinen, Sie haben sich geirrt. Wenn die Assets im Wert fallen, sagen wir um 25%. Und auf den Büchern bleiben, wäre der Verlust größer als die Marktkapitalisierung unseres Unternehmens. Wie lange braucht man, um das aus den Büchern verschwinden zu lassen? Das, was Sie vorhaben, können Sie unmöglich tun. Alles verkaufen, heute noch. Sie verkaufen etwas, von dem Sie wissen, dass es keinen Wert hat. Wir tun das nur aus einem Grund, damit wir überleben. Es gibt 3 Wege, in diesem Geschäft Geld zu machen. Der erste zu sein, schlauer zu sein oder zu betrügen. Sieh dir diese Leute an. Sie laufen umher und haben keinen Schimmer, was bald passieren wird. Sie sind ein sehr wichtiges Teil in diesem Puzzle. Also, sind Sie dabei? Und ich garantiere Ihnen, man wird über das, was heute passieren wird, viel Hässliches sagen. Wenn das Schiff untergeht, dann gehen wir beide zusammen unter. Ich bin sicher, dazu wird es nicht kommen. Der Boden unter unseren Füßen bewegt sich nun mal. Vergessen Sie dieses Datum nicht. Das Datum von diesem Tag. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Schon gehört, das ist das Ende. Das Ende vom Kapitalismus. Jetzt ist er endlich vorbei. fuhren mit dem Sonnenwagen über das Firmament. Und wir pflückten das Zeug aus den Regalen, aus den Läden. Und wir waren komplett. Weißt du noch, wir regelten unsere Dinge übers Geld. Weißt du noch, wir haben uns alle beschriftet und zogen immer weniger an. Weißt du noch, als wir alle zu viel waren, weißt du noch, beschriftet uns zu viel und unsere Bäuche, unsere kapitalistischen Bäuche. Ja, so vorbei ist er ja leider noch nicht. Dieser Kapitalismus, im Gegenteil, der steuert auf ein Extrem zu, man könnte sagen, im Höchsttempo auf einen Abgrund zu. Und das Problem ist eigentlich bei diesen Geschichten, dass er die Menschheit mit in diesen Abgrund reißen kann. Und wie letztens eine Freundin einmal sagte, wenn dieser Kapitalismus sich wirklich am Ende sieht, dann wird er das Ganze mit einem großen Krieg zu feiern wissen. Und davor müssen wir natürlich auch Angst haben, natürlich, aber auch, wir müssen bewusst sein, dass das so kommen könnte und Vorsorge treffen. Am 15. Oktober gibt es einen europaweiten Aktionstag der Organisation Echte Demokratie Jetzt. Jawohl, die gibt es auch in Deutschland, in jeder Stadt. Sapere Aude, empört euch. Inspiriert von den arabischen Aufständen gehen seit Monaten in immer mehr Ländern Menschen auf die Straße. In Europa geschah das zuletzt in Spanien am 15. Mai, wo sie im ganzen Land Plätze besetzten und unüberhörbar ihre Forderungen nach echter Demokratie erhoben. Wenige Wochen später folgten ihnen die Griechen und besetzten ebenfalls viele Plätze im ganzen Land. Am 19. Juni diesen Jahres demonstrierten in Madrid Hunderttausende gegen die Politik der Europäischen Union. Eine zentrale Rolle spielte dabei der Europakt Plus, ein Projekt, das vor allem von der deutschen Bundesregierung mit großer Vehemenz in Brüssel vorangetrieben wird und alle Euro-Staaten auf einen strikten Sparkurs festlegen soll. Sparkurs bedeutet dabei nicht etwa, dass die Reichen, die in den vergangenen Jahren durch ihre Profite eine große Mitschuld an der gegenwärtigen Wirtschaftskrise tragen, zur Kasse gebeten werden, sondern dass vor allem diejenigen bezahlen sollen, die vorher schon unter dieser Politik zu leiden hatten. Die internationale Netzwerkorganisation ATTAC ruft deshalb dazu auf, am kommenden 15. Oktober aktiv zu werden. Wir sagen das hier schon einmal. Der Empörung über den immer weiter um sich greifenden Demokratienotstand kundzutun und ein Zeichen der europäischen Solidarität zu setzen. Uns liegt hier der Demoaufruf vor. Ich werde nicht ganz vorlesen, der ist ziemlich lang, aber ein paar, sagen wir mal, Highlights daraus zum Besten geben. Am 15. Oktober, so heißt es, laut den Aufrufern zur Demo, laut Attac, globale Revolution, am 15. Oktober werden wir Bürgerinnen und Bürger der ganzen Welt auf die Straße gehen, um unsere Empörung über den Verlust unserer Rechte zu zeigen. Rechte, die uns durch ein Bündnis zwischen großen Unternehmen und der politischen Klasse entzogen werden. Wir von der Bewegung Democracia Real, ja, laden euch ein, an dieser friedlichen internationalen Protestaktion teilzunehmen, indem ihr euch unserem Aufruf anschließt oder indem ihr eure eigenen Aufrufe für dieses Datum erlasst. Es ist der Augenblick gekommen, die Stimme zu erheben. Unsere Zukunft steht auf dem Spiel und niemand kann der Kraft von Millionen von Menschen trotzen, wenn sie sich in einer gemeinsamen Absicht vereinen. Democracia Real Ya ist eine spanische Koordinationsplattform von unterschiedlichen Gruppen zur Mobilisierung von Bürgerinnen und Bürgern. Unter der Devise "Wir sind keine Marionetten in den Händen von Politikern und Bankiers" gingen wir am 15. Mai zu Tausenden auf die Straße, um mehr demokratische Teilhabe zu fordern, uns gegen die Korruption des politischen Systems aufzulehnen und unseren Einspruch gegen die Kürzungen im Sozialbereich zu bekunden. Nach dem Erfolg dieser ersten Kundgebung entstanden unterschiedliche Bewegungen und auf vielen Plätzen des ganzen Landes wurden Zeltlager aufgebaut. Unter dem Druck der Finanzherrschaft arbeiten unsere Regierenden zugunsten ein paar weniger, ohne sich um soziale, menschliche und ökologische Kosten zu scheren, die dadurch entstehen könnten. Die herrschenden Klassen rauben uns das Recht auf eine freie und gerechte Gesellschaft, indem sie Kriege mit wirtschaftlichem Ziel führen und ganze Völker ins Elend stürzen. Deshalb laden wir euch ein, euch diesem gewaltlosen Kampf anzuschließen, indem ihr die Botschaft verbreitet, dass wir gemeinsam diese unannehmbare Situation ändern können. Nehmen wir uns die Straßen am 15. Oktober. Es ist Zeit, dass sie uns hören. Gemeinsam werden wir unsere Stimme erheben. Ja, am 15. Oktober wird also auch hier in Barcelona doch eine große Demo stattfinden und in vielen anderen Städten der Welt, Europas und Spaniens auch. Ja, das ist die nächste größere Aktion, die geplant ist. Heute haben wir den 1. Oktober, also genau in 2 Wochen, in 14 Tagen. Und also Aufruf, viele rufen dazu auf, aber der Haupt- oder der erste Aufruf war genau von Democracia Real Ya. Man kann stehen zu der Organisation, wie man will. Es gibt Verdächtigungen, das soll, wird vielleicht die Keimzelle sein für eine neue Partei und so. Aber ist doch egal, wenn, selbst wenn das so sein sollte, solange sie inhaltlich was Gutes und was Richtiges machen und sagen, muss man das natürlich unterstützen und muss da hingehen. Ja, der Kapitalismus ist noch nicht vorbei, ne? Aber here comes trouble, und zwar immer noch mehr, jeden Tag neue Hiobsbotschaften. Die Armen immer ärmer. Warum? Weil die Reichen immer reicher werden. Also, wir haben ja hier jetzt in Spanien schon jahrelang über 20% Arbeitslose. In den USA sind es im Moment noch 10%. Da bewegt sich aber auch nichts, ne? Weder nach oben noch nach unten. Und offenbar, unser Staat, unsere Politiker, die können diese Situation aushalten, ja. Sonst würden sie ja irgendwas tun, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, was weiß ich, ne? Warum halten sie es aus? Weil sie denken, wir halten das aus, ne? Weil sie denken, das geht einfach so durch, ne? Dass wir uns das weiterhin gefallen lassen. Und ich glaube, darum geht's. Das müssen wir ihnen zeigen, ne? Wenn die da oben uns Trouble machen, müssen wir das umkehren, ne? Wir müssen denen Trouble machen. Also wir reklamieren unser Recht als Troublemaker und am besten auf der Straße. Vom Vom 4. bis 6. Oktober 2011, also kommende Woche, findet zum dritten Mal in Schleswig-Holstein das Global Economics Symposium des Kieler Instituts für Weltwirtschaft statt. Dieses Jahr in Kiel. Dabei tagen sogenannte Top-Entscheider, wie sie sich selbst bezeichnen, aus der internationalen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, hinter verschlossenen Türen, jawohl, also sehr demokratisch, hinter verschlossenen Türen, um sogenannte Lösungen für Herausforderungen der globalisierten Welt zu suchen. Ja, es wird um weltweite ökologische, soziale und wirtschaftliche Krisen gehen. Dabei spielt Wirtschaftswachstum eine wichtige Rolle, sieht doch eine Mehrheit aus Politik und Wirtschaft ein ständig wachsendes Bruttoinlandsprodukt als Voraussetzung für Wohlstand und geeignet, Krisen abzuwenden. Daran zweifeln inzwischen immer mehr Menschen. So auch ein breites Spektrum von Organisationen. Diese laden auf Initiative von ATTAC Kiel unmittelbar vor dem Global Economic Symposium zu einem Kongress »Eine andere Welt ist nötig. Wir wollen sie leben. Wie wollen wir leben?« ein. Im Mittelpunkt steht dabei die Suche nach Alternativen zu einer Globalisierung, die von Profitstreben getrieben wird und die in der herrschenden Politik und Wirtschaftswissenschaft als alternativlos verkauft wird. In Podiumsdiskussionen und Workshops geht es um Fragen wie: Was sind die Indikatoren für gesellschaftlichen und privaten Wohlstand? Was verstehen wir eigentlich unter Wohlstand? Brauchen wir ein qualitatives Wachstum, das sich an Gemeinwohl und Umwelt orientiert? Welche ökologischen Grenzen gibt es für wirtschaftliches Wachstum? Ist Wachstumsökonomie ökologisch und sozial noch vertretbar? Ist soziale Gerechtigkeit und Armutabbau ohne Wachstum möglich? Wie wollen wir eigentlich leben? Veranstalter ATTAC Kiel. Wer mehr zu dieser Veranstaltung wissen will, zumindest hier in Spanien und hier in Barcelona, der kann auf die Kongresswebseite gehen, www.anderewelt-ist-nötig-mit-n-o-e-geschrieben.de. Anderewelt-ist-nötig.de. Fehlfarben, das muss man sagen. Fehlfarben von dem Album Handbuch für die Welt. Anders geblieben. Anders geblieben klingt auch gut. Die Parole war ja immer gleich geblieben. Bleib wie du bist, man soll gleich bleiben. Verändere dich nicht, bleib wie du bist, Junge. Sie sagen, wir sind anders geblieben. Das heißt, sie waren immer anders, aber sie sind immer anders geblieben. Die letzten 20 Minuten in unserem Niemandsland. Da wollen wir jetzt ein bisschen was über die Frankfurter Buchmesse sagen. Die diesjährige Frankfurter Buchmesse beginnt am 12.10. und geht bis zum 16.10. Und da gibt es ein Gastland. Weißt du eigentlich, Lana, welches das Gastland bei der diesjährigen Frankfurter Buchmesse ist? Nee, ich habe überhaupt nicht an die Buchmesse gedacht in den letzten Jahren, in den letzten Tagen. Ich habe immer nur an die internationale Automobilausstellung gedacht. Und da passieren doch die wichtigen Sachen. Gut, nicht langweilige es geht hier Bücher. Um die Buchmesse. Eine kleine Insel ist das Gastland Island, Land der Dichter, Leser und Erzähler. Die Buchmesse liegt uns hier im Niemandsland besonders am Herzen, weil ich selber ein Lesefan bin. Ich war auch selber oft auf der Buchmesse und ich bin einfach Fan von diesem Rummel, das gestehe ich hier. Denn für mich sind Bücher keine normalen Produkte, für mich sind Bücher eigentlich keine Ware, sondern für mich sind Bücher etwas Magisches. Und es geht also, wie gesagt, um Island. Still ist es in Island, in der unendlichen Weite der immer gleichen Lavalandschaften, still bis auf den Wind, der unaufhörlich weht. Und doch bricht immer wieder die Leidenschaft durch, laut, ungestüm und ohne Bremse. Die Literatur der kargen Insel im Norden ist ungeheuer vielfältig, mal unvorhersehbar sanft und hintergründig und dann wieder eruptiv wie ein Vulkan. Die alte Hekla immer im Hintergrund, auf deren Ausbruch wir noch warten. Vor allem deshalb, weil ihr Name so viel leichter auszusprechen ist als die der anderen Vulkane. Wer erinnert sich nicht an diesen Efley Hate Leiflia, der uns letztes Jahr so viel Sorgen bereitet hat, als er den Himmel verdunkelte mit seinen Aschewolken. Die Ausbrüche aber gehören so selbstverständlich zu Island, dass sie in der Literatur kaum eine Rolle spielen. Das sagt zumindest Steinum Sigurðardóttir, eine der berühmtesten Autorinnen Islands. Man wünscht sich einen kleinen Vulkan im Vorgarten, aber sonst kommen diese Naturgewalten in der Literatur kaum vor. Island ist ein Land der Leser. Bei nur 320.000 Einwohnern, weniger als die Hälfte der Stadt Frankfurt, gibt es über 40 Verlage, die im Verlegerverband organisiert sind und regelmäßig Titel produzieren. Daneben finden sich noch eine unbekannte Zahl kleiner Verlage, die nur ein oder zwei Bücher herausbringen und dann wieder schließen. Christian Jonasson, Vorsitzender des isländischen Verlegerverbandes, vertritt die Interessen der Verleger nicht nur in Island, sondern auch international. Die Zahlen, die er präsentiert, sind erstaunlich. Es erschienen und erscheinen 1500 Titel pro Jahr in einer Auflage von 2,5 Millionen Exemplaren, die in die Geschäfte kommen. Das heißt also, Achtung, jeder Isländer kauft 7 bis 8 Bücher im Jahr. Im international vernetzten Wirtschaftsland Deutschland zum Vergleich sind es 11. Dabei ist der Markt in Island sehr begrenzt und ein Überleben der Verlage sehr schwierig, das erzählt Christian Jonasson. Denn die Verlage müssen sich selbst tragen, während Autoren vom Staat gefördert werden. Dann gibt es bei der Buchmesse natürlich immer viel Rummel. Es gibt da immer viele Veranstaltungen, zum Beispiel, ich nenne nur ein paar, die regelmäßig sind. Da ist die ARD Lange Radionacht der Bücher. Die wird live bei einem der öffentlichen Sender ausgestrahlt. Autoren und Autorinnen stellen da ihre Neuerscheinungen vor, Interviews, Analysen, Kommentare. Dann gibt es die HR2 Hörbuchnacht, auch sehr zu empfehlen. Da werden die Hörbücher vorgestellt und die Hörbuchstars, jawohl, in Deutschland gibt es Stimmen, die sind unter Hörbuchfan ungefähr das, was vielleicht die Hollywoodstars bei dem Kinopublikum sind. Und die Nummer 1 ist natürlich Harry Rowold. Harry Rowold ist einer der wirklich interessantesten, verrücktesten und charakteristischsten Stimmen der deutschen Hörbuchszene. Also wie gesagt, am 15. Oktober, am Samstag um 20 Uhr, im Internet kann man das natürlich hören, die Hörbuchnacht 2011. Ich werde sie mir anhören bzw. runterladen und allen Hörfans kann ich das natürlich empfehlen. Während der Frankfurter Buchmesse werden da also wichtige und spannende Neuerscheinungen vom Hörbuchmarkt vorgestellt. Manuela Reichert, Moderatorin und Hörbuchexpertin, leitet durch den Abend und macht im Gespräch mit Schauspielerinnen, Autoren und Verlegern die Kunst der Hörbuchproduktion erlebbar. Auch wir hier im Kontrabanda und im Niemandsland haben uns ja an einigen Hörbuchproduktionen versucht. Wir haben dort auch einiges produziert, was wir ab und zu auch mal auf die Hörer loslassen. Viel Raum wird bei dieser Hörbuchnacht den Werken selber zugestanden. Da kann man sich doch einiges anhören und einige Hörproben mitnehmen. Da gibt es Stimmen wie Harry Rowald natürlich. Sagen wir ein paar Worte zu diesem Mann. Es ist einfach unglaublich, was der, wer ein Hörbuch von ihm kennt, der wird es einfach wissen. Wir hatten letztens mal hier eins vorgestellt, und zwar der Briefwechsel zwischen Marx und Engels. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Werner. Ja. Da lasen Harry Rowold und Gregor Gysi. Harry Rowold machte den Karl Marx und Gregor Gysi den Friedrich Engels. Harry Rowold ist alles in einem. Autor, Übersetzer mit einem besonderen Faible für irische Dichter, Schauspieler und große Säle füllender Vortragskünstler. In der Hörbuchnacht von HR2 trägt er das groteske Einpersonenstück Knolls Katzen von Jan Neumann vor, das auf dem Hörbuch Rumba, Rumba, Rumba ist modern bei Kein und Aber Records erscheint. Das Stück erzählt die tragikomische Geschichte eines Theaterbesuchers, den kurz vor Vorstellungsbeginn ein Anruf aus seinem Mobiltelefon in gehöriger Aufruhr versetzt. Das Schicksal von Knolls Katzen steht dabei im Mittelpunkt und der Theaterbesucher hat viel zu tun, um ein drohendes Unheil abzuwenden. Freuen wir uns auf Knolls Katzen von Jan Neumann, einem Stück, das in diesem Jahr mit dem Förderpreis Komische Literatur 2011 ausgezeichnet wurde. Eine sehr renommierte Stimme in der deutschen Hörbuchszene ist Frau Maren Kreumann. Die wurde 1982 mit ihrem ersten Bühnenprogramm Auf Du und Du mit dem Stöckelschuh für das Fernsehen entdeckt. Es folgten Fernsehserien wie Oh Gott, Herr Pfarrer und Vera Westkamp. In den 90ern machte die Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin mit ihrer eigenen Comedy-Show Nachtschwester Kreumann in der ARD Furore. Seit den 80er Jahren arbeitet sie regelmäßig auch als Sprecherin für Radiofeatures, Hörspiele sowie Hörbücher und ist seit 2000 zusammen mit ihrer Band immer wieder mit ihrem Bühnenprogramm Gebrauchte Lieder unterwegs. In der Hörbuchnacht liest sie aus dem neuen Buch von Nora Ephron, die in den USA als Drehbuchautorin und Filmregisseurin Erfolge feiert. So ist Ephron die Autorin der Welterfolge Harry und Sally und Schlaflos in Seattle oder E-Mail für dich. Weitere Stimmen sind, ich nenne sie nur noch so nebenbei, es sind sehr viele, Herr Michael Kohlmeier. Michael Kohlmeier, der ist bekannt für CD-Sammlungen aus verschiedenen Hörverlagen, die er bespricht. Dann Hannelore Hoger, die Fernsehkommissarin, die auch Filmschauspielerin ist, mit Filmen wie Artisten in der Zirkuskuppel Ratlos, Deutschland im Herbst, Die Macht der Gefühle. Sie ist bekannt für ihre Reihe Starke Stimmen, wo sie unter anderem Babettels Fest von Tanja Blixen liest bzw. spricht. Dann gibt es hier auf der ARD-Hörbuchseite jede Menge Stoff, Muster zum Reinhören, jede Menge Hörbuchbeispiele zum Vorhören, Reinhören. Und ich empfehle also allen, die lange Hörbuchnacht 2011, die findet statt am Samstag, dem 15. Oktober, 20 Uhr, zu finden natürlich im Internet. Viel Spaß! Thank you. Niemandsland. Es ist Samstag, der 1. Oktober 2011 und am heutigen Samstagnachmittag gibt es hier in Barcelona eine Assemblea, das heißt eine Vollversammlung der Empörten. Die findet um 17 Uhr an der Plaza Catalunya statt und es geht um die weiteren Vorgehensweisen zum sogenannten Global Revolution Day, zum globalen Revolutionstag, den wir vorhin für den 15. Oktober angekündigt hatten, bei dem es gewaltige Demonstrationen geben soll. Und da sollen Demonstrationen in allen Städten der Welt stattfinden. Heute Nachmittag um 17 Uhr, Plaza Catalunya. Wir können uns schon verabschieden. Unsere heutige Niemandsland-Sendung ist zu Ende. Wir sagen tschüss, adeo, tschüss Werner, ein schönes Wochenende. Tschüss, was wirst du tun nächste Woche? Nächste Woche werde ich eine harte Arbeitswoche haben. Ich habe viel zu tun. Ich habe viele Schüler, viel mehr Deutschschüler als im letzten Jahr. Es gibt eine riesige Anfängergruppe, die hatten wir seit Jahren nicht mehr. Und da gibt es ein bisschen mehr zu tun im Moment. Heute Nachmittag gehen wir ja zum Plaza Catalunya um 17 Uhr. Morgen ist Sonntag, da gehen wir wie immer in die Kirche. Aber dann ab nächsten Montag, da werden wir wieder auf den Staatsstreich hinarbeiten, weil Esperanza Aguirre, die hat uns ja jetzt entlarvt. Ne? Alle, die wir ein bisschen kritisch sind, wir sind Antisistema, Terroristen und Golpistas. Also ab Montag werden wir wieder ganz stringent und hart auf den Staatsstreich hinarbeiten. Jo, dann tschüss, ein schönes Wochenende. Die heutige Niemandsland-Sendung wird nächste Woche wiederholt, Donnerstagnacht und Freitagnachmittag unter www.niemandsland.kontrabanda.org, auch im Internet zu hören. Agur, jo. Wo das denn wohl Sinn macht, den man manchmal sagt, wo man ratlos, hoffnungslos, paralysiert, in dem Fakt passiert. Bis aus dem Orbit, der Clay lädt in Melodie, ob doch sich verhakt, die tröstet irgendwie. Jetzt und dann jetzt, mit dem, wo mein Rad dran liegt, allhöchste Zick. Songs sind Räume, manchmal Träume, Déjà-vus von jetzt, was noch war, wieder soll. Songs sind Länder, fremde Länder, immer schon hin wollt. Es kann ein Riff sein, hat einem auf den Sprung hilft. Nur ein Wort, ein Ton, der wo es schreit, was man will. Der Refrain, der wie ein Feuerwerk sind kann, dann und wann. Storys über Sehnsucht, Angst und Einsamkeit, über Schweiß und Tränen, über Freude und Leid, über Luft und Liebe, ob der jetzt im Blick, Pech und Glück. Songs sind Räume, manchmal Räume, Déjà-vus von jetzt, was noch war, wieder soll. Songs sind Länder, fremde Länder, wo man immer schon hin.